schon ganz scharf drauf, Lambada zu tanzen. Der Kürze in Köttbüß gemacht zu haben. Yeah. Yeah. Yeah. Oh je, yeah. Jetzt kommen wir mal nicht zur Minderheit, jetzt beschreiben wir mal eine Mehrheit. Die Stille.